Wickedness increase, wickedness increase. Hallo und guten Abend bei Querfunk Spezial. Und heute ausgerechnet bei Sachzwang FM mal wieder. Die Sendereihe Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger auf 104,8 MHz. Heute mit einem interessanten Thema. Heute wird ganz besonders garstiger Staub gesaugt. Heute wird gründlich mit der sogenannten Totalitarismus-Theorie aufgeräumt. Als erstes haben wir einen Artikel über Hannah Arendt, In Memoriam Hannah Arendt, Formen totaler Vereinnahmung zur Aktualität der Gesellschaftsanalysen Hannah Arendts. Und in der zweiten Stunde Der neue Antikommunismus, ein Artikel von Enzo Traverso zu Noltes, Furets und Courtois Interpretation des 20. Jahrhunderts. Es wird heute also insbesondere um Spezifika des deutschen Nationalismus und der deutschen Ideologie gehen. Und allgemeiner, warum die Totalitarismus-Theorie schlecht ist. Der Boom der sich auf Hannah Arendt beziehenden Veröffentlichungen, der nach ihr benannten Preise und Forschungszentren, will nicht enden. Seit 1989 entdeckt die etablierte Wissenschaft und entdecken linksliberale wie rechtskonservative Kreise eine Theoretikerin, die sie zuvor wegen ihrer Unangepasstheit an den rechten und linken Mainstream am Rande liegen gelassen hatten. Doch worauf bezieht sich das aktuelle Interesse? In erster Linie auf den letzten Teil des Hauptwerkes von Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, in dem sie sich sowohl mit dem Nationalsozialismus wie mit dem Stalinismus als Formen totaler Herrschaft beschäftigt. Mit der Kronzeugin Arendt erscheint eine Gleichsetzung möglich und damit die Einebnung des tausendjährigen Deutschen Reiches und der deutschen Endlösung als eine von mehreren Formen totaler Herrschaft im 20. Jahrhundert. Gleichzeitig wird uns Arendt als Vordenkerin einer Zivilgesellschaft verkauft. Ihre Vorstellung von direkter Demokratie und einer Gestaltung des politischen Raumes durch Gleichberechtigte, die sich am Gedanken einer föderalistischen Räterepublik orientierte, wird zu einem realpolitischen Programm formatiert, um mit Bürgerinitiativen, Non-Government Organizations und der angeblichen Kraft kommunikativen Handelns den Kapitalismus zu domestizieren. Während das Dresdner Arendt-Institut die referierte Totalitarismus-Theorie zu etablieren versucht und sich vor allem der Stasi-Forschung widmet, fungiert das Hannah-Arendt-Zentrum an der Universität Oldenburg vor allem als Beratungs- und Werbebüro der rot-grünen Zivilgesellschaftler. Berührungspunkte zwischen den Forschungseinrichtungen sind durchaus vorhanden. So machte sich die Leiterin des Oldenburger Arendt-Zentrums, Antonia Grunenberg, bisher vor allem als Verfasserin des Buches Antifaschismus, ein deutscher Mythos, einen Namen, in dem nicht mehr der Faschismus, Antifa, sondern der Faschismus als totalitäre Doktrin abgehandelt wird. Logisch erscheint vor diesem Hintergrund Grunenbergs Lobrede auf Martin Walsers Plädoyer für die selbstbewusste Nation, mit der sie 1998 die wissenschaftliche Zunft auf den rechten Pfad einschwor. Im Februar 2000 bot das Oldenburger Arendt-Zentrum auf einer mit anderen Einrichtungen der Universität veranstalteten Tagung der deutsch-amerikanischen Wissenschaftlerin Dagmar Barnow ein Forum. Barnow trat ganz im Sinne Walsers für eine Historisierung und Kontextualisierung des Nationalsozialismus ein und polemisierte gegen fortdauernde Ansprüche von Opfergruppen. Nicht zuletzt wollte sie, angeblich völlig wertneutral, das Prinzip Geschichte ist Revisionismus wissenschaftlich etablieren, wobei sie dessen Notwendigkeit, wiederum völlig wertneutral, mit einem Herunterrechnen der Opferzahlen von Auschwitz belegte. In Erweiterung des Grunenberg-Verdikts vom Mythos Antifaschismus sprach sie abschließend vom antifaschistischen Wahn. Die Möglichkeit einer radikalen Gesellschaftsumwälzung kommt im aktuellen Arendt-Diskurs nicht mehr vor. Dabei beziehen sich die Zivilgesellschaftler mit Vorliebe auf Hannah Arendts Buch Über die Revolution, in dem sie die verpassten Chancen zur Durchsetzung von Rätesystemen in den Revolutionen seit 1776 reflektiert und an der Aktualität dieses Gedankens festhält. Zum Glück erklärt uns der Arendt-Forscher Albrecht Wellmer, was Arendt gemeint hat. Konkretistisch verstanden sei die Räteidee von Hannah Arendt naiv. Sie müsse als eine Metapher für die Zivilgesellschaft gelesen werden. Ähnlich wird mit Arendts Hauptwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft verfahren. Wenn es überhaupt erwähnt wird, dann nur als Beleg einer Gleichstellung von Nationalsozialismus und Stalinismus unter dem Label des Totalitarismus. Richtig ist, dass Arendt sowohl Nationalsozialismus als auch Stalinismus als Formen totaler Herrschaft untersucht hat. Ihre Darstellung totaler Herrschaft verliert jedoch das Fundament, wenn sie ohne deren Herleitung referiert wird. Mit anderen Worten, wenn Arendt ernst genommen würde, könnte die Tendenz zur Wandlung demokratischer Nationalstaaten in totalitäre Systeme nicht verstanden und angemessen analysiert werden, ohne die Entwicklung des Antisemitismus und Imperialismus zu benennen. Als weitere Ursprünge totaler Herrschaft sieht Arendt den wachsenden Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert und die zunehmende Entrechtlichung einzelner Bevölkerungsgruppen. Dies bleibt in der etablierten Arendt-Forschung weitgehend unberücksichtigt. Die Liste der Arendtschen Themen, auf die nicht oder kaum eingegangen wird, ist lang. Ihre Analyse des Nationalismus, vor allem in seiner völkischen Prägung, die Bedeutung des Bündnisses zwischen Kapital und Mob, die Trennung zwischen republikanischem Chauvinismus und völkischem Nationalismus, die Wandlung demokratischer Rechtsstaaten in totalitäre bürokratische Apparate, ihre Darstellung der vollendeten Sinnlosigkeit der Shoah und der Wirkungsmacht der Ideologie, die Ausführungen über Sadismus und Willkür der Täter in den Vernichtungslagern, die das einseitige Bild von der Banalität des Bösen, das seit Arendts Prozessbericht über Eichmann in Jerusalem die Sicht auf die deutschen Täter und Täterinnen prägt, korrigiert bzw. ergänzt. Schließlich ihre Analyse über die zunehmende Ausgrenzung von Menschen und die Produktion von immer mehr Flüchtlingen und Illegalen. Die Anfänge des modernen Antisemitismus lagen für Hannah Arendt in der Frühzeit des Imperialismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zu Beginn des imperialistischen Zeitalters, das seinen Ausgangspunkt in einer Überproduktions- und Überakkumulationskrise nahm, stellte sich heraus, dass der Kapitalismus, wenn er mit den Grenzen der Territorien gesetzte Limitierungen überstieg, nicht mehr ohne staatliche Unterstützung und Intervention auskommen konnte. Die Bourgeoisie konnte es sich nicht mehr leisten, sich von Staatsgeschäften fernzuhalten, und so verloren die Juden in den ersten Jahrzehnten des Imperialismus, also im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, ihre Monopolstellung im staatlichen Anleihe- und Darlehenswesen. Gemessen an imperialistischen Geschäften wurde der jüdische Reichtum zur vernachlässigbaren Größe. Im nationalstaatlich organisierten europäischen Imperialismus, in dem der Streit zwischen den Nationen im Sinne eines Konkurrenzkampfes zwischen Riesenkonzernen aufgefasst wurde, konnte das national nicht gebundene intereuropäische jüdische Element, so Arendt, nur Gegenstand allgemeinen Hasses werden. Überakkumulierten Kapital, das auf Expansion drängte, gesellte sich nach Arendt der Mob, dessen Genese sie so beschrieb. Älter als überflüssiger Reichtum war ein anderes Nebenprodukt kapitalistischer Entwicklung. Die menschlichen Abfallprodukte, die nach jeder Krise, wie sie unweigerlich auf jede Periode industrieller Ausdehnung folgte, aus der Reihe der Produzenten ausgeschieden und in permanente Arbeitslosigkeit gestoßen wurden. Unter dem Begriff des Mobs fasste Arendt zunächst pauperisierte, für die Binnenindustrie des Nationalstaats überflüssige Massen, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts aus Europa auswanderten und sich in den Kolonien ihrer Mutterländer mit dem überschüssigen Kapital verbündeten. Verallgemeinernd folgerte sie: Das Bündnis von Kapital und Mob steht am Anfang aller konsequent imperialistischen Politik. Den Begriff des Mobs erweiterte Arendt im Weiteren noch auf Bevölkerungsgruppen, deren Einbindung in das kapitalistische Produktionssystem zwar noch erhalten blieb, die sich jedoch einer ständigen Angst vor Überflüssigkeit ausgesetzt sahen. Arendt benannte in diesem Zusammenhang die übertriebene Bedrohungsangst des Kleinbürgertums. Im Bündnis mit dem Mob gelang es dem Kapital nach Arendt, die imperialistische Strategie des Kapitals sozial zu verankern. Jenseits der Vertretung von Klasseninteressen bildete sich ein neues politisches System heraus, für das Imperialismus und Antisemitismus als klassenübergreifende Konstitutionsformen eine entscheidende Rolle spielten. Antisemitische Parolen erwiesen sich, so Arendt, als die erfolgreichsten Mittel zur Aufreizung und Organisierung der Massen zum Zwecke der Expansion der Nationalstaaten. Damit umriss sie den in der sonstigen Forschung vernachlässigten Zusammenhang zwischen Imperialismus und antisemitischer Agitation. Der Antisemitismus entpuppte sich schließlich als das, worauf eine in allen anderen Fragen hoffnungslos gespaltene öffentliche Meinung sich über Nacht einigen konnte. Arendt erkannte ein deutliches Ansteigen des offenen Antisemitismus in Zeiten der Krisen des Kapitalismus. Die erste antisemitische Welle in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts stand für sie nicht zufällig im Kontext von Krisen, Depressionen und Finanzskandalen. Das antisemitische Grundmuster lag für Arendt in einem falschen Antikapitalismus, wonach derjenige, dessen Geld ausschließlich dazu benutzt wird, mehr Geld zu machen, bitterer und nachhaltiger gehasst wird als derjenige, der seine Profite auf einem langen und komplizierten Umwege des Produktionsprozesses erwirbt. Hinzu kam im imperialistischen Konkurrenzkampf der kapitalistischen Nationalstaaten der Wahn von einer jüdischen Verschwörung im Weltmaßstab. Es sind immer wieder die Vorstellungen von den Juden als einer internationalen Handelskette, eines weltumspannenden Familienkonzerns, die sich transformieren in die Fantasien über die allmächtige Geheimgesellschaft, die die Fäden des Weltgeschehens zieht. Der von Arendt herausgestellte Zusammenhang zwischen Imperialismus, falschem Antikapitalismus, Nationalismus und Antisemitismus ist in der Forschung einzigartig. Sie analysiert diese Phänomene nicht einfach neben oder nacheinander, sie stehen bei ihr vielmehr in einem Wechselverhältnis und bedingen einander. Auch in ihrer Analyse der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft verwies Arendt auf einen Zusammenhang zwischen Imperialismus und Antisemitismus. Antisemitische Wahnvorstellungen fungierten demnach als unerlässliche Kehrseite und Legitimationsbasis deutscher Eroberungs- und Weltmachtpläne. Die Fiktion einer gegenwärtigen jüdischen Weltherrschaft bildete die Grundlage für die Illusion einer zukünftigen deutschen Weltherrschaft. Nur darum rückte der Antisemitismus unverrückbar in das Zentrum der Nazifikation. Ihn daraus wieder zu entfernen, hätte geheißen, den Massen die Zuversicht auf die unabwendbar näher rückende künftige deutsche Weltherrschaft zu rauben. Über den Nationalsozialismus hinaus bemerkte Hannah Arendt zutreffend, dass der Antisemitismus politisch nur relevant wird und virulent werden kann, wenn er sich mit einem der wirklich entscheidenden politischen Probleme der Zeit verbinden kann. In der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus galten der sogenannte Schandvertrag von Versailles, die Zuwanderung von Ostjuden, weiteren Arbeitsmigranten, Flüchtlingen und Staatenlosen und ab 1929 die Bedrohung der deutschen Arbeit durch die Weltwirtschaftskrise als entscheidende Probleme. Heute heißen sie unter anderem Flüchtlinge bzw. Illegale, sowie Bedrohung der deutschen Arbeit durch Globalisierung, Shareholder Value und angelsächsischen Kapitalismus. Bereits für das 19. Jahrhundert erkannte Arendt innerhalb des Bedingungszusammenhangs zwischen Imperialismus und Antisemitismus ein spezifisch deutsches Moment. Sie betonte, dass nur in Deutschland die imperialistischen Bewegungen mit ihren extrem nationalistischen Phrasen von vornherein antisemitisch waren. Ja, sie kristallisierten sich um die Judenfrage. Die deutsche Pan-Bewegung nahm von der sogenannten Judenfrage ihren Ausgang. Und je mehr im Bündnis zwischen Mob und Kapital die Initiative auf den Mob überging, desto mehr kristallisierte sich die imperialistische Ideologie um den Antisemitismus. Arendt ging dabei allgemein von der Möglichkeit eines Umschlagens der Demokratie in eine Despotie aus, deren Herrscher aus dem Mob hervorgingen. Einsichten Arendts zum Kontinentalimperialismus und Pangermanismus lassen sich heute als kritische Stellungnahmen zu in der deutschen Linken weit verbreiteten Positionen lesen. Eine Argumentation, die behauptet, es sei unsinnig, auf Unterschiede zwischen imperialistischen Staaten zu verweisen und zu einer Verteidigung der staatlichen Souveränität etwa Frankreichs und Jugoslawiens gegenüber dem deutschen Ziel einer Separierung von Staaten in Stammesverbände und Blutsbanden aufzurufen, lässt sich vor dem Hintergrund der Erkenntnisse Hannah Arendts über Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft nicht halten. So erkannte Arendt zum Beispiel ein wesentliches Mittel des Pangermanismus in einer heute wieder hochaktuellen Methode der deutschen Außenpolitik, der Instrumentalisierung sogenannter Volksgruppen bzw. ethnischer Minderheiten. Arendt benannte das Ziel der Antisemiten darin, durch die Benutzung völkischer Minderheiten in anderen Nationen die zu eng gewordenen Grenzen des nationalen Territoriums zu sprengen. Um dies zu erreichen, würden sie den Begriff der Nation, der immer eine Pluralität gleichberechtigter Nationen voraussetzt, durch einen Volksbegriff ersetzen, der von vornherein eine physisch gegebene Hierarchie der Völker implizierte. Dem pangermanistischen Kontinentalimperialismus, der in erster Linie auf die Erweiterung deutschen Raumes in Richtung Ost- und Südosteuropa drängte, ging es laut Arendt im Gegensatz zum britischen und französischen Überseeimperialismus immer darum, dass sich das deutsche Herrenvolk im eigenen Lande von unterdrückten Rassen abheben können muss. Der Rassebegriff selbst erfährt bei ihnen eine verstärkte und verallgemeinerte Bedeutung. Es war dem kontinentalen Imperialismus vorbehalten, die Rasseideologie unmittelbar in Politik umzusetzen und apodiktisch zu behaupten, Deutschlands Zukunft liegt im Blute, wie sie paraphrasiert. Während die historische Entwicklung den pangermanistischen Kontinentalimperialismus und seine innenpolitischen Implikationen zu wenig beachtete, sah Arendt auch hierin hochaktuell im Antisemitismus eine Ausdrucksform der breiten Bevölkerung in Deutschland und Österreich für ihre latente oder offene Ablehnung des Systems der parlamentarischen Demokratie. Bereits in der Weimarer Republik glaubte sich jede neue politische Gruppe nicht besser vor den umworbenen Massen legitimieren zu können, als durch die klare Betonung, dass sie nicht Partei, sondern Bewegung sei. Antisemitismus hatte sich seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts als die wirksamste Waffe demagogischer Propaganda bewährt und bildete auch ohne jeden Einfluss von Seiten der Nazis in den 20er Jahren in Deutschland und Österreich einen der mächtigsten Faktoren der öffentlichen Meinung. Es war nur natürlich, dass die antisemitische Stimmung desto mehr anstieg, je beharrlicher alle der Republik ergebenen Parteien und Organe der öffentlichen Meinung eine Diskussion der Judenfrage vermieden. Dass diese nicht als salonfähig galt, war für den Mob der schlüssigste Beweis dafür, dass die Juden die wahren Repräsentanten der herrschenden Gewalten sind, und machte die Behandlung der Judenfrage als solche zum Kampf gegen die Heuchelei und Verlogenheit des Systems. An dieses Ressentiment konnte der Nationalsozialismus nahtlos anknüpfen. Obwohl Hannah Arendt sich in ihren Schriften kaum mit der Entwicklung des Kapitalismus beschäftigte, betrachtete sie die totale Herrschaft, ähnlich wie Adorno und Horkheimer, als negative Aufhebung der Klassengesellschaft. Ein wesentliches Merkmal der totalen Herrschaft bestand für Arendt in der völkischen Zusammenfassung und Organisierung der durch den Kapitalismus und die moderne Gesellschaft atomisierten Subjekte. Das eigentliche Neue an der Nazi-Propaganda erkannte sie darin, dass diese den Antisemitismus zu einem Prinzip der Selbstbestimmung machte. Den Massen atomisierter, undefinierbarer und substanzloser Individuen wurde ein Mittel der Selbstidentifizierung an die Hand gegeben. Anders gesagt, aus Angst vor Überflüssigkeit formierten sich die Deutschen zur antisemitischen Volksgemeinschaft. Die mit der Idee der Volksgemeinschaft verbundene Wärme und Sicherheit war laut Arendt sehr geeignet, die Ängste moderner Menschen im Dschungel einer atomisierten Gesellschaft zu beschwichtigen. Im seit den Anfängen des Imperialismus bestehenden Bündnis zwischen Kapital und Mob entwickelte sich im Übergang von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus nach Arendt der Mob zum bestimmenden Faktor. Die alte monokausale linke Theorie »Hinter dem Faschismus steht das Kapital« wird von Arendt damit nicht einfach verworfen, sondern erweitert und korrigiert zur Aussage: Der Faschismus stützt sich auf ein Bündnis von Kapital und Mob. Das überschüssige Kapital, das des Mobs bedurfte, um sich sicher und profitabel zu investieren, setzte einen Hebel in Bewegung, der verborgen und von besseren Traditionen verdeckt in der Grundstruktur der bürgerlichen Gesellschaft immer enthalten gewesen war. Die von allen Prinzipien und aller Heuchelei gereinigte Gewaltpolitik konnte sich erst durchsetzen, als sie mit einer Masse von Menschen rechnen konnte, die aller Prinzipien ledig und numerisch so stark angewachsen war, dass sie Fürsorgetätigkeit und Fürsorgefähigkeit des Staates überstieg. Davon ausgehend wäre, übertragen auf die aktuelle Situation, die etablierte rot-grüne Arendt-Forschung, die von der Zivilgesellschaft und osteuropäischen Bürgerrechtsbewegungen schwadroniert, mit der Frage zu konfrontieren, ob nicht das überschüssige Kapital seit 1989 auch einen Mob in Gang gesetzt hat, den wir in Deutschland randalierend auf jüdischen Friedhofen und brandschatzend und mordend vor Asylbewerberheimen antreffen. In den von Kapital und Mob gemeinsam beherrschten Kolonien wurden Rassismus und Bürokratie zu den wesentlichen Organisationsformen. Diese Prinzipien wurden, so Arendt, später nach Europa reimportiert und durch den pangermanistischen Kontinentalimperialismus radikalisiert. Repräsentative Demokratie, Gewaltenteilung und staatliche Verfasstheit wurden nach dem Ersten Weltkrieg besonders in Deutschland und den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns mittels dieser Prinzipien nach und nach unterhöhlt. Arendt schrieb zu den Anfängen dieser Entwicklung: Die Expansionspolitik des imperialistischen Zeitalters bediente sich zweier innerhalb der europäischen Geschichte durchaus neuer Herrschafts- und Organisationsprinzipien. Sie führte den Rassebegriff in die innerpolitische Organisation der Völker ein, die sich bis dahin als Nationen verstanden und andere nicht-europäische Völker als werdende Nationen angesehen hatten. Und sie setzte an die Stelle der vorimperialistischen, erobernden und ausraubenden Kolonialherrschaft die geregelte Unterdrückung, die wir Bürokratie nennen, in welcher Verwaltung an die Stelle der Regierung, die Verordnung an die Stelle des Gesetzes und die anonyme Verfügung eines Büros an die Stelle öffentlich-rechtlicher Entscheidungen tritt. Am Ende dieser Entwicklung stand der Verwaltungsmassenmord. In der Darstellung der großen Bedeutung des bürokratischen Apparates für das nationalsozialistische System und die Organisation des deutschen Projektes Judenvernichtung ergeben sich deutliche Übereinstimmungen zwischen den Forschungsergebnissen Hannah Arendts, Raoul Hilbergs und Franz Neumanns. Auch Forscher, die bevölkerungspolitische Motivationen betonen, können nicht an Arendt vorbeigehen. Denn durch den Verwaltungsmassenmord wollte das nationalsozialistische Deutschland, so Arendt, die sogenannte Judenfrage und alle noch verbleibenden demografischen Probleme der Welt lösen. An dieser Stelle wird deutlich, dass Arendt keineswegs die Relevanz bevölkerungspolitischer Ziele in deutschen Strategien, das heißt die Tötung überflüssiger und unerwünschter Esser, negierte, auch wenn sie die vollendete Sinnlosigkeit als das Einzigartige der Shoah hervorhob. Die Analysen Hannah Arendts bieten somit Ansatzpunkte für eine Verknüpfung diverser Forschungen zum Nationalsozialismus und der Shoah mit den Arbeiten von Susanne Heim und Götz Ali, in denen die bevölkerungspolitische Motivation für das deutsche Massenmordprogramm betont wurde. Dabei sollte jedoch die Hauptmotivation, der eliminatorische deutsche Antisemitismus, nicht außer Acht gelassen werden. Auch am Gegenpol des von Susanne Heim und Götz Ali vertretenen Erklärungsansatzes zur Shoah, dort wo Daniel Jonah Goldhagen den wahnhaften Antisemitismus als deutsche Hauptmotivation erkannte, ermöglichen die Analysen Hannah Arendts Verbindungsstränge zu anderen Aspekten der Forschung. Goldhagen urteilte zu vorschnell, als er Arendts Darstellung in folgenden Sätzen resümierte. Seit Hannah Arendt hat eine dominierende Forschungsrichtung implizit oder explizit die Annahme vertreten, dass sich die Täter affektiv neutral verhielten, den Juden gegenüber also keinerlei Gefühl zeigten. Alle Erklärungen, die die Bedeutung der Täterpersönlichkeit leugnen, bringen damit zumindest potenziell zum Ausdruck, dass die wie immer gearteten Ansichten der Täter über die Opfer nicht von kausaler Bedeutung waren. Goldhagen übersieht in dieser einzigen Stellungnahme zu Hannah Arendt zweierlei. Erstens beschrieb Arendt neben dem kühl und berechnend agierenden Schreibtischtäter, dem ganz gewöhnlichen deutschen Beamten und Bürokraten, den sie mit ihrem Eichmann-Porträt charakterisierte, in ihrer Studie zum Auschwitz-Prozess auch die sadistische Willkür der Täter in den Lagern, die die Situation für die Opfer täglich aufs Neue unberechenbar machte. Zweitens übersieht Goldhagen, dass Arendt keineswegs die kausale Bedeutung der Ansichten der Täter und Täterinnen über die Opfer negiert. Im Gegenteil, dort, wo Arendt von der vollendeten Sinnlosigkeit des Lageruniversums und der Shoah nach Maßstäben des gesunden Menschenverstandes sprach, betonte sie gleichzeitig, ganz ähnlich wie Goldhagen, die Eigenmächtigkeit und innere Logik der Wahnideen der Täter. Das Lagerleben erinnert den Betrachter an nichts so sehr wie an ein Irrenhaus. Der gesunde Menschenverstand, für dessen Nützlichkeitsdenken stets das Gute und auch das Böse einen Sinn macht, wird durch nichts so sehr beleidigt wie durch die vollkommene Sinnlosigkeit einer Welt, in welcher es gar nicht darauf ankommt, dass Arbeit sich in Produkten vergegenständigt. Weder die Einrichtung der Lager selbst und was innerhalb ihrer streng bewachten Grenzen vor sich ging, noch deren politische Rolle ergeben für den gesunden Menschenverstand irgendeinen Sinn. Doch es bestehen kaum Zweifel daran, dass die Urheber diese Verbrechen im Namen ihrer Ideologie begangen haben, von der sie glaubten, sie sei durch die Wissenschaft, die Erfahrung und durch die Gesetze des Lebens bewiesen. Dem von ihnen angerichteten Grauen liegt die unbeugsame Logik zugrunde, welche auch die Sichtweise von Paranoikern regiert, in deren Systemen alles mit absoluter Notwendigkeit folgt, wenn einmal die erste verrückte Prämisse akzeptiert worden ist. Gleichsam in Vorwegnahme einer der Hauptthesen Goldhagens und in deutlicher Kontrastierung zur Gleichsetzung nationalsozialistischer Vernichtungslager mit dem stalinistischen Gulag-System, bemerkte Arendt: Es ist einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen dem deutschen und dem russischen Konzentrationslagersystem, dass die Arbeitskraft der Häftlinge von den Nazis aus ideologischen Gründen nicht ausgebeutet wurde. Arbeit in den Lagern war ein wesentlicher Bestandteil der Folterung und durfte gerade darum nicht zweckhaft sein. Vor allem Neuankömmlingen seien deshalb in den Lagern sinnlose Aufgaben zugewiesen worden. Des Weiteren betont Arendt ebenso wie Goldhagen, die persönliche Verantwortung der Täter und Täterinnen sowie ihre Möglichkeit, Nein zu sagen, auch unter den Bedingungen einer Diktatur. Totale Herrschaft ist ohne Massenbewegung und ohne Unterstützung durch große Teile der Bevölkerung nicht möglich. Allein mit dieser Aussage sperrt sich Hannah Arendt gegen die aktuelle Totalitarismus-Theorie. Die Analysen von Arendt bieten für die Forschung über den Nationalsozialismus und die Shoah Verbindungsstränge, um heute oftmals gegeneinander diskutierte Ansätze wie die Betonung der Ideologie und des antisemitischen und rassistischen Warnsystems der Täter, zum Beispiel bei Goldhagen, dem bürokratisch organisierten Verwaltungsmassenmord, zum Beispiel bei Hilberg, und der Bevölkerungspolitik, wie bei Heim und Ali, in ihrer Wechselwirkung diskutieren zu können. Neben ihrer Bedeutung für die Geschichtsschreibung über den Imperialismus, den völkischen Nationalismus, den Nationalsozialismus und die Shoah, enthalten die Schriften Arendts darüber hinaus wichtige Ansätze für eine Analyse der aktuellen Gesellschaftsentwicklungen. In der Debatte um die Frage, ob sinnvoll zwischen republikanischen Staatsformen einerseits und auf der Blutsbande beruhenden Stammesgesellschaften wie der deutschen andererseits unterschieden werden kann und ob die Verteidigung staatlicher Verfasstheit gegenüber deren angestrebter Aufsprengung durch Rassehorden wie der UCK, baskischen Separatisten oder den Sudetendeutschen eine notwendige linksradikale Option sein müsste, nimmt Arendt eine eindeutige Position ein. Als wichtiges Element auf dem Weg zur totalen Herrschaft benennt sie die eben nicht zu vernachlässigende Verwandlung von Nationen in Rassehorden. Darüber hinaus unterschied Arendt deutlich zwischen einer republikanischen und der völkischen Form des Nationalismus und demonstrierte dies am Beispiel Deutschlands und Frankreichs. Nach der Niederlage von 1806 setzte sich in den deutschen Fürstentümern, so Arendt, die völkische Vorstellung durch, die sich deutlich vom französischen Republikanismus absetzte. Damals begannen die Versuche, die sprachliche Definition des deutschen Volkes mit Vorstellungen von Blutsbanden zu erweitern. Das deutsche Nationgefühl blieb darüber hinaus immer ein Reaktionsgefühl, das ohne die Realität eines äußeren Feindes seinen Sinn verlor und daher leichter ins Hysterische umschlug als das Nationalgefühl in anderen Staaten. Die von Arendt vorgenommene Differenzierung zwischen republikanischem Chauvinismus und völkischem Nationalismus gilt bis heute. Der völkische Nationalismus unterscheidet sich von dem westlichen Nationalismus auch dann, wenn dieser in seiner pervertierten chauvinistischen Form in Erscheinung tritt. Der Chauvinismus, vor allem französischer Prägung, konnte sich in allen möglichen romantischen Verherrlichungen der Vergangenheit, der Toten- und Ahnenkulte ergehen. Er konnte ein unglaubliches Vokabular der Großsprecherei ersinnen und versuchen, die ganze Nation mit Gloire und Grandeur besoffen zu machen. Aber er hat niemals behauptet, dass Menschen französischer Abstammung, die in einem anderen Lande geboren und erzogen, ohne Kenntnis der französischen Sprache und Kultur, nur dank mysteriöser Qualitäten ihres Blutes Stammesfranzosen seien. völkische Arroganz ist größer und schlimmer als der chauvinistische Größenwahn, weil sie sich auf innere, unmessbare Eigenschaften beruft. In der aktuellen Situation, in der deutsche Stammeskrieger wie Scharping und Fischer mithilfe verbündeter Blutsbanden gegen das Prinzip staatlicher Souveränität und territorialer Integrität im internationalen Recht und am praktischen Exempel Jugoslawien zu Felde ziehen, ist die von Arendt aufgezeigte Differenz zwischen republikanischem Chauvinismus und völkischem Nationalismus und Blutsgedanken ein Unterschied ums Ganze, den Serben, Juden und Roma im Kosovo seit 1999 am eigenen Leibe erfahren müssen. Von einem großen Teil der linksradikalen Szene vorgenommene reduktionistische Analyse des Staates als Gewaltverhältnis zur Regulierung verschiedener Kapitalinteressen verkennt, so bitter es für Linke klingen mag, dass seit der Französischen Revolution einzig der Staat als Instanz fungiert, die Rechte setzt und eben auch garantiert. Ein Recht auf Rechte, von dem Arendt spricht, gibt es bisher nur mit einem legalen Status als Staatsbürger. Eine Auflösung der Staatlichkeit, die vermeintlich so beiläufig und wurstig hinzunehmen ist, führt, wenn sie nicht am Ende einer Weltrevolution steht, die weit und breit nicht in Sicht ist, zu Terror, Willkürherrschaft oder einem Volksgruppenrecht, in dem niemand sich mehr auf Individualrechte berufen kann. Auch hinsichtlich der aktuellen Flüchtlingspolitik sind Hannah Arendts Analysen von Bedeutung. Ihre Darstellung der Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg erweist sich für die Phase nach 1989 als erschreckend zeitgemäß. Der Weltkrieg und die anschließende Inflation änderten die Besitzverhältnisse nach ihrer Auffassung so radikal, dass nicht mehr von der alten Klassengesellschaft gesprochen werden konnte. Es folgten Arbeits- und Erwerbslosigkeit, die nur noch im Namen etwas mit den uns bekannten Krisen der kapitalistischen Produktion gemein hatten. Denn sie blieben nicht auf die Arbeiter- oder Besitzlosenklassen beschränkt, sondern erfassten ganze Nationen und sämtliche Berufe. Die Bürgerkriege, die sich zwischen die beiden Weltkriege schoben, waren nicht nur blutiger und grausamer als früher, sie hatten Völkerwanderungen zur Folge, wie sie Europa seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden nicht mehr gekannt hatte. Die von Manfred Kanter, Otto Schily und der deutschen Bürokratie vorangetriebene Ersetzung des Asylrechts durch Gnaden und vor allem Verwaltungsakte attestierte Arendt in ähnlicher Weise bereits für die deutsche Politik der 20er Jahre. Sie erkannte, dass sich in Deutschland vor dem Hintergrund des sogenannten Flüchtlings- und Staatenlosenproblems mehr und mehr die Überzeugung durchsetzte, dass nationale Interessen allen Erwägungen juridischer Art überzuordnen waren, dass mit anderen Worten Recht ist, was dem deutschen Volke nützt. Die Sprache des Mobs drückte hier, wie auch sonst, nur das in brutaler Offenheit aus, wovon die öffentliche Meinung ohnehin überzeugt war und dem die öffentliche Politik, wenn auch mit Zurückhaltung, ohnehin Rechnung trug. Das prekäre Gleichgewicht zwischen Nation und Staat, zwischen Volkswillen und Gesetz, zwischen nationalen Interessen und legalen Institutionen ging laut Arendt verloren zugunsten eines demagogisch verhetzbaren Volkswillens, einer immer chauvinistischer werdenden Nation. Die Demontage nahm ihren Lauf. Die deutsche Linke, damals auch nicht schlauer als heute, ließ es geschehen. Die Staatenlosen aus der Zeit vor 1945 heißen heute Illegale. Als Hauptfrage der deutschen Bürokratie der 20er Jahre, die auch heute wieder den Apparat von Otto Schily umtreibt, nannte Arendt: Wie kann man den Staatenlosen wieder deportationsfähig machen? Der einzig praktische Ansatz für das ihm mangelnde nationale Territorium sind wie immer die Internierungslager gewesen. Heute sind es die sogenannten zentralen Anlaufstellen und Abschiebegefängnisse, in die Illegale interniert werden, bis ihre Identität festgestellt oder ein potenzielles Herkunftsland zu ihrer Aufnahme erpresst ist. Ein anderes modernes und heimatnahes Modell der Internierung von Überflüssigen sind die NATO-Protektorate in Bosnien und im Kosovo. Arendt folgerte weiter: Der irrsinnigen Massenfabrikation von Leichen geht die Präparation lebender Leichname voraus. Den Anstoß haben jene Ereignisse erzeugt, welche in einer Periode plötzlich Hunderttausende und dann Millionen von Menschen staatenlos, rechtlos machten, wirtschaftlich überflüssig und sozial unerwünscht. Arendt wies darauf hin, dass die totale Herrschaft ihre Opfer als unerwünschte und lebensuntaugliche deklarierte und sie von der Erdoberfläche verschwinden ließ, als hätte es sie nie gegeben. Die beständige Möglichkeit einer derartigen Bevölkerungspolitik hielt sie auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges für gegeben. Es sei davon auszugehen, dass weiterhin Massen von Menschen im Sinne utilitaristischer Kategorien überflüssig werden. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, dass sich die immer der Bedrohung eigener Überflüssigkeit ausgesetzt sehenden atomisierten Individuen der modernen Gesellschaft als Verfechter einer eliminatorischen Bevölkerungspolitik gegenüber den von der öffentlichen Meinung eindeutig als unerwünscht und überflüssig deklarierten Gruppen entpuppen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen in diesem Massenzeitalter, in dem sich jeder auch noch fürchtet, überflüssig zu sein, wenn das Gespenst der Arbeitslosigkeit nicht umgeht, freudig jenen Bevölkerungspolitikern zustimmen würden, die unter diesem oder jenem ideologischen Vorwand in regelmäßigen Abständen die Überflüssigen ausmerzen. Hannah Arendts Darstellung der Regelung des Problems der Flüchtlinge und Staatenlosen in den 20er und 30er Jahren, die Schaffung eines rechtsfreien Raumes durch die fortschreitende Außerkraftsetzung des Asylrechts und die Internierung und Deportation von Migrantinnen und Migranten sowie Unerwünschten ist von beklemmender Aktualität. Die von Arendt aufgezeigte Verknüpfung der sogenannten Judenfrage mit der Flüchtlingsfrage in der öffentlichen Diskussion der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus verweist im Übrigen auf antisemitische Codes in der aktuellen Debatte um Migration und Illegale. Wer mithin, wie die wissenschaftliche Arendt-Industrie in Dresden und Oldenburg, von Antisemitismus, Rassismus, Imperialismus, völkischem Nationalismus nicht reden will, sollte von Hannah Arendt schweigen. Wer von Flüchtlingspolitik, dem Bündnis zwischen Kapital und Mob, der zunehmenden Überflüssigmachung von Menschen und den modernen Erscheinungsformen all dieser Phänomene nicht reden will, sollte von Hannah Arendt schweigen. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamite, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. statt, dass der Zusammenbruch der UdSSR und das Ende des Kalten Krieges dazu geführt hätten, eine leidenschaftslose und, wie es so schön heißt, wertneutrale Historisierung des 20. Jahrhunderts in Gang zu setzen, standen sie am Anfang einer neuen antikommunistischen Welle. Dabei handelt es sich um einen militanten, kämpferischen Antikommunismus, der umso paradoxer ist, als sein Gegner nicht länger existiert. Sein Zentrum ist Paris. Er hatte seine Höhepunkte, als 1995 François Furets »Das Ende der Illusion« erschien. Und dann, zwei Jahre später, als Stéphane Courtois das »Schwarzbuch des Kommunismus« herausbrachte. Das Echo dieser Werke ist noch lange nicht verklungen. In diesem Zusammenhang muss die Wiederentdeckung eines Historikers wie Ernst Nolte gesehen werden, der lange Zeit an den Rand gedrängt war und als nicht gesellschaftsfähig galt. Dessen umstrittenste Arbeit, »Der europäische Bürgerkrieg«, ist 13 Jahre nach der deutschen Originalausgabe in französischer Übersetzung erschienen. Es ist nichtsdestotrotz erklärungsbedürftig, warum diese Historiker in einen direkten Zusammenhang gebracht werden. Sie befinden sich weder im selben nationalen und kulturellen Zusammenhang, noch gehören sie zur selben intellektuellen Generation. Und auch die Qualität ihrer Werke ist nicht vergleichbar. Doch durch den Briefwechsel zwischen Nolte und Furet und durch Courtois Vorwort zur französischen Ausgabe von »Der europäische Bürgerkrieg« wird ein Netz von Bezügen aufgespannt, sodass eine gemeinsame Front in der aktuellen historisch-politischen Auseinandersetzung entsteht. Es ist in der Tat so, dass ihr Kampf als engagierte Historiker trotz aller methodischen Differenzen in einem wesentlichen Punkt konvergiert. Der Antikommunismus wird zum historischen Paradigma erhoben, zum Schlüssel für die Interpretation des 20. Jahrhunderts. Auf der Anklagebank sitzt die russische Revolution, die als erste Etappe der modernen Totalitarismen denunziert wird. Nolte übernimmt seit dem Historikerstreit Mitte der 80er Jahre die Rolle des Vorreiters dieser antikommunistischen Bewegung. Als alter Schüler Martin Heideggers kommt er aus einer Tradition des intellektuellen Konservativismus, die zumindest in Deutschland einiges Ansehen besaß. Aber er ist einer ihrer letzten Nachkömmlinge in einer Zeit, in der sie längst nicht mehr ihre dämonische Größe besitzt und ihr apokalyptischer Ton wie das ferne Echo einer Umbruchszeit nachhallt. Heutzutage hat diese Strömung ihren Hang zum Radikalismus aufgegeben und sich mit dem Neoliberalismus gut arrangiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist von der konservativen Revolution nicht mehr übrig als ein verletzter Nationalstolz, gelegentliche nationalistische Ressentiments oder auch schlicht ein apologetischer Blick auf die deutsche Vergangenheit. Diese Züge sind, wie wir sehen werden, für das Gesamtwerk von Ernst Nolte charakteristisch. Doch versuchen wir zunächst, seine Thesen zusammenzufassen. 1986 versucht er in seinem Buch »Der europäische Bürgerkrieg« seine These zu untermauern, Auschwitz sei eine »Kopie«, die, auch wenn sie radikal und maßlos, ja singulär war, als »asiatische Barbarei« angesehen werden muss, die ursprünglich durch den Bolschewismus in den Westen eingeführt wurde. Um seiner These Gewicht zu geben, erinnert Nolte an die massive Präsenz von Juden in der russischen und internationalen kommunistischen Bewegung. Da man ja die Juden für die bolschewistischen Massaker verantwortlich machte, ergab sich das Postulat einer Vernichtung der Juden als Strafe und Präventivmaßnahme. Und so behauptet er, Auschwitz erkläre sich durch den sowjetischen Gulag, den logischen und faktischen Prius der Nazi-Verbrechen. Die These vom Narzissmus als Präventivvernichtung bildet den umstrittensten Aspekt von Noltes Buch. Zum einen verzerrt sie völlig den historischen Blickwinkel. Im Gegensatz zur Französischen Revolution, die von den napoleonischen Armeen verbreitet wurde und damit tatsächlich den Ursprung eines europäischen Bürgerkriegs markiert, durchlief die Russische Revolution einen Prozess der Verinnerlichung, nachdem die Aufstände in Europa gescheitert waren. Sie entsprang einem Weltkrieg, mündete in einen inneren Bürgerkrieg und führte noch später in den Stalinismus, eine Form politischer Herrschaft, die den weltweiten Kapitalismus nicht bedrängte, vielmehr bemühte er sich mit diesem um einen Modus vivendi, sondern einen inneren sozialen Krieg entfesselte, der sich gegen die Bauern und die traditionelle russische Welt richtete. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass Hitler, selbst wenn er die UdSSR als eine Klassendiktatur ansah, sein Bild des Gegners durch eine Weltsicht filterte, die auf eugenischen und rassebiologischen Kategorien fußte. Wenn die UdSSR die Drohung einer zerstörerischen Revolution verkörperte, dann nicht, weil sie die Avantgarde eines Weltproletariats war, sondern weil sie eine unselige Allianz von jüdischer Intelligenz und slawischem Untermenschentum herstellte. Der Narzissmus betrachtete den Kommunismus als seinen Todfeind, weil er eine antinationale Kraft war, deren soziale Basis das Proletariat darstellte. Der Völkermord an den Juden wurde nicht als Antwort auf eine angebliche Auslöschung der Klasse gesehen, sondern vielmehr in sozialdarwinistischen Termini als notwendige Etappe der natürlichen Auslese, als Kampf um das Überleben und die Eroberung eines deutschen Lebensraums. Dass der Nationalsozialismus drei Kämpfe, nämlich gegen die slawische Welt, gegen den Kommunismus und gegen die Juden, synkretistisch zu einem einzigen Eroberungs- und Vernichtungskrieg zusammenführte, scheint eher darauf hinzudeuten, dass ihm keineswegs der Bolschewismus, sondern vielmehr die Kolonialkriege des 19. Jahrhunderts als Modell dienten. Diese wurden von den europäischen Imperialismen zumeist als eine Eroberung von Lebensraum begriffen. Sie zielten darauf ab, die Reichtümer besetzter Gebiete zu plündern, die autochthonen Bevölkerungen einem Sklavenstatus zu unterwerfen und sogenannte minderwertige Rassen auszurotten. Diese Kriege waren oft Vernichtungsfeldzüge und sie wurden mit dem Fanatismus, der Kreuzzugsmentalität und der Überzeugung, eine zivilisatorische Mission zu erfüllen, geführt, die für Besatzungsarmeen typisch ist. Rottet sie wie wilde Tiere aus, war die Parole, mit der die Europäer in Afrika im Lauf des 19. Jahrhunderts Erfahrungen sammelten, bevor sie von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs in Polen, der Ukraine und in Weißrussland übernommen wurde. Nolte selbst hebt im Widerspruch zu seiner eigenen These diesen wesentlichen Aspekt des deutschen Krieges an der Ostfront hervor, wenn er daran erinnert, dass Hitler plante, die slawische Welt in eine Art deutsches Indien zu verwandeln. Und er zitiert das Zeugnis des Reichskommissars Erich Koch, der bestätigte, in der Ukraine einen Kolonialkrieg wie bei den Negern geführt zu haben. Domenico Losurdo hat verschiedene Reden Hitlers aus dem Jahr 1942 analysiert und die Hypothese aufgestellt, dass Deutschland in der geopolitischen Vision des Narzissmus meinte, aus dem Osten sein Afrika oder seinen wilden Westen machen zu müssen. Auch wenn die russische Revolution dazu beigetragen hat, die Reaktion in Europa zu radikalisieren, und wenn sie eines der Elemente an den Ursprüngen des Faschismus war, muss man jedoch das Laboratorium der Nazi-Verbrechen nicht im bolschewistischen Russland, sondern im liberalen Westen suchen. Es ist überflüssig hinzuzufügen, dass das neue antikommunistische Paradigma diese historische Genealogie vollständig ignoriert, die man in der Sprache Noltes sehr wohl als kausalen Nexus und als logisches und faktisches Prius bezeichnen kann. Diese Vorläufer des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges erlauben es, bestimmte Unterschiede, die ihn von den Gewalttaten des Stalinismus trennen, zu erhellen. Noltes Bemerkung, das narzisstische Deutschland müsse im Vergleich zu Stalins UdSSR fast als ein Rechtsstaat angesehen werden, ist zumindest teilweise wahr. Wohlgemerkt ist damit gemeint, dass man das Deutsche Reich als einen Staat definiert, der auf einer Rechtsordnung gründet, aber keineswegs als einen Rechtsstaat im liberalen Sinne des Wortes. Das Hobbesche Bild des Behemoth, des biblischen Untiers, das von Franz Neumann wieder ausgegraben wurde, um das narzisstische Deutschland zu beschreiben. Einen Unstaat, ein Chaos, einen Zustand der Gesetzlosigkeit, des Aufruhrs und der Anarchie. Lässt sich ohne Zweifel eher auf die stalinistische UdSSR anwenden als auf das Nazi-Regime. Im Unterschied zu Deutschland, wo die ökonomischen, sozialen, bürokratischen und militärischen Eliten nicht angetastet wurden, hat diese Revolution die Bevölkerung gegenüber der Macht gleichsam egalisiert. In dem Maße, in dem sich die politische Herrschaft auf eine neue Sozialstruktur stützte, in der der Rang und die traditionellen Privilegien abgeschafft worden waren, war niemand vor Repression und Deportation geschützt. In der Zeit des großen Terrors konnte jeder Kulak ein Feind des Sozialismus werden. Hinter jedem Parteimitglied verbarg sich womöglich ein Spion. Jeder Techniker war ein potenzieller Saboteur. Jeder ehemalige Menschewik war möglicherweise ein Konterrevolutionär geworden. Jedes alte Parteimitglied konnte des Trotzkismus verdächtigt und so als Verräter verurteilt werden. Und so weiter und so fort. Anders in Deutschland, wo die Gewalt des Regimes strikt kodifiziert war und sich, von politischen Gegnern abgesehen, nur gegen Bevölkerungsteile richtete, die als dem deutschen Volk fremd und als Feinde der arischen Rasse abgestempelt waren, wie Juden, Zigeuner, Behinderte, Homosexuelle und so weiter. Im Gegensatz zu den Antifaschisten, die wegen ihrer Taten verfolgt wurden, war der Fehler dieser Gruppen direkt an ihr bloßes Dasein geknüpft. Politische Ordnung, die einer solchen biologisch-rassistischen Hierarchisierung der Gesellschaft entsprach, war sicherlich inhuman, aber nicht sonderlich irrational oder chaotisch. Anders ausgedrückt, der Terror bedrohte nicht die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. Die narzisstischen Genozide setzten keineswegs ein totalitäres System voraus, das vollendeter oder funktionsfähiger gewesen wäre als das stalinistische. Sie beruhen vielmehr auf einer Logik, deren Rassismus und Biologismus keinerlei Entsprechung in derjenigen des Stalinismus hat. Auf der einen Seite haben wir einen Polizeistaat, blinde Repression, totale Einbeziehung der Gesellschaft, eine militärisch-feudale Ausbeutung der Bauernschaft, die Deportation von Menschen, die als unzuverlässig angesehen oder völlig paranoid der Kollaboration mit dem Feind angeklagt werden. Auf der anderen Seite finden wir eine Gesellschaft, die entlang von ethnisch-rassistischen Linien geformt und gleichgeschaltet wird, sowie einen Kolonialkrieg um die Eroberung des deutschen Lebensraums in der slawischen Welt und einen rassistischen Vernichtungskrieg gegen die europäischen Juden, wobei diese beiden in der Vernichtung des jüdischen Bolschewismus konvergieren. Diese grundlegend verschiedenen Logiken des Stalinismus und des Nazismus machen die Hypothese eines kausalen Nexus zwischen diesen beiden politischen Systemen zunichte. Sie relativieren außerdem die Tragfähigkeit des Totalitarismusbegriffs, der auf formelle Analogien zwischen ihnen gegründet ist. Sowohl Furets Interpretation des Totalitarismus als auch Noltes, sowohl die liberale wie auch die genetische, verschleiern eine der wesentlichen Quellen des Nationalsozialismus. Die Eugenik mit ihren Projekten der Rassereinheit, ja der Euthanasie, deren Experimentierfeld das liberale Europa seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Innerhalb einer derartigen Argumentationsstrategie riecht jeglicher Vergleich sofort nach Apologetik. Nolte benutzt in seinem Buch einen Begriff des Genozids, der sehr weit und sehr wenig streng gefasst ist. Er anerkennt sehr wohl den besonderen Status von dem, was er Hitlers Genozide nennt, was ihn aber nicht daran hindert, diese Kategorie für die Gesamtheit der Gewalttaten während des Zweiten Weltkriegs zu verwenden. So schreibt er Churchill eine unverhüllt genozidale Absicht zu, wenn er bestimmte Passagen eines Briefs an Lord Beaverbrook aus dem Juli 1940 zitiert, wo es um die Frage geht, welche Mittel im Krieg gegen das narzisstische Deutschland einzusetzen sind. In den Deportationen der sogenannten bestraften Völker, die die UdSSR während des Krieges praktizierte, sieht Nolte Völkermorde als Präventivmaßstrafaktionen. Und schließlich verwendet er den Ausdruck Vernichtungskrieg für den Krieg der angloamerikanischen Alliierten gegen Deutschland und charakterisiert die Austreibung der deutschen Bevölkerung östlich der Oder-Neiße-Linie als Völkermord. Das Problem, das sich durch diese Vergleiche stellt, liegt nicht allein darin, dass sie dazu neigen, alle Unterschiede zwischen der planmäßigen Auslöschung und der erzwungenen Umsiedlung einer Bevölkerungsgruppe zu verwischen, sei diese noch so autoritär und inhuman, oder auch den zwischen Genozid und sogenannten Kriegsverbrechen, wie zum Beispiel Bombardierungen der Zivilbevölkerung. Das Problem besteht faktisch darin, dass im Rahmen von Noltes Argumentationsstrategie diese Vergleiche darauf zielen, sowohl den Krieg der Nazis als auch Auschwitz so zu erklären, dass hier ein Regime einen Krieg und einen präventiven Genozid in Gang setzte, weil es sich von der Vernichtung bedroht sah. Diese Vergleiche haben somit eine offensichtlich apologetische Dimension. Man erinnere sich an die Kritik von Habermas, der Noltes These als eine Art Schadensabwicklung dargestellt hat, dank derer der konservative Historiker alles, was Auschwitz für die deutsche Geschichte bedeutet, aus dieser herausnimmt, um es, wenn auch indirekt, den Verbrechen des Kommunismus anzuhängen. Saul Friedländer sieht in Noltes These den Versuch, die historische Perspektive radikal zu verändern, um das narzisstische Deutschland komplett auf die Seite der Opfer zu schieben. Deutschland ist so nicht mehr eine Gesellschaft, die in einen Kern von Schlechtern, eine mehr oder weniger große Schicht von Komplizen und trotz einer Minderheit von Oppositionellen eine Mehrheit passiver Zuschauer gespalten ist, sondern ein einziger Block von Opfern, der mit einem Regime identisch ist, das sich bei dem Versuch, diesen Zustand zu verändern, verrannt hat. Mit der von ihm vorgeschlagenen Interpretation des europäischen Bürgerkriegs stellt Nolte Deutschland insgesamt auf die Seite der Opfer, zunächst bedroht von einer von Moskau ausgehenden bolschewistischen Erhebung und dann Zielscheibe eines Vernichtungskrieges. Noltes Revisionismus muss genau in dieser Umkehrung der historischen Perspektive des in ein Opfer verwandelten Täters gesehen werden. Dieser Revisionismus bezieht sich nicht auf einen historiografischen Kanon, der schwierig zu definieren wäre, als vielmehr auf ein gemeinsames historisches Gewissen. Die auffällige Banalisierung der Auschwitz-Leugnung, die Noltes Buch zugrunde liegt und die den Repräsentanten dieser Strömung, wie er schreibt, oft ehrenhafte Motivationen unterstellt, muss ebenfalls in diesem Kontext gesehen werden. In seinem Briefwechsel mit Furet schreibt er unbefangen, dass der Negationismus, also die Auschwitz-Leugnung, als ein der wissenschaftlichen Entwicklung immanentes Phänomen akzeptiert werden müsse. Furet kann offensichtlich eine solche Würdigung nicht teilen, erscheint doch nicht ganz so verblendet zu sein. Doch jenseits ihrer Interpretationsdifferenzen, die beträchtlich bleiben, legt er darauf Wert, dem deutschen Kollegen seine Wertschätzung und Bewunderung auszudrücken. Trotz der kulturellen, politischen und historiografischen Brüche, die sie voneinander trennen, haben sie ein gemeinsames Gebiet gefunden, auf dem sie sich treffen können. Ja, man ist geneigt, von einer gemeinsamen Leidenschaft zu reden. Es ist der Antikommunismus, den sie durch den Anti-Antifaschismus ergänzen und sich darin gemütlich einrichten. Das reicht weitgehend aus, um alle Divergenzen in einen normalen Ideenaustausch zu verwandeln. Für Nolte ist der Antifaschismus nur die Maske eines totalitären Regimes. Von einigen kleineren Abweichungen abgesehen, teilt Furet diese Analyse. In seinem Buch »Das Ende der Illusion« ist der Antifaschismus auf eine Facette der stalinistischen Ideologie reduziert. Eine demokratische Schminke, eine List, mittels derer es dem Bolschewismus gelingt, sich dank einer Negation erneut als Hort der Freiheit darzustellen. Wenn man Furet liest, hat man den Eindruck, dass es niemals einen demokratischen Antifaschismus oder einen antistalinistischen Kommunismus gegeben habe. Im Vorwort zur französischen Ausgabe von »Der europäische Bürgerkrieg« definiert Nolte den Marxismus als eine »Vernichtungsideologie« und den Bolschewismus als seine praktische Anwendung, als die Wirklichkeit gewordene Vernichtung. Man findet bei Furet keine derart radikalen Formulierungen, weil er noch zwischen Konzentrationslagern, deren Zweck die Zwangsarbeit war und in denen der Tod aus den Lebensbedingungen für die Verschleppten resultierte, und Vernichtungslagern, die als Zentren der bürokratischen und industriellen Tötung entworfen wurden, unterscheiden kann. Diese Diese Trennung löscht Stéphane Courtois' Einleitung zum Schwarzbuch des Kommunismus implizit aus, wenn er eine strukturelle Homologie zwischen einem angeblichen kommunistischen Klassengenozid und einem narzisstischen Rassengenozid feststellt. In einem neueren Aufsatz, in dem er die Bilanz der Debatte über das Schwarzbuch zieht, geht Courtois noch weiter. Er stellt die Lubjanka, den Sitz der Geheimpolizei im Herzen Moskaus, als eine Tötungsfabrik dar, die sich vollkommen mit Auschwitz vergleichen lasse und die sich in seinen Augen nur durch die eingesetzten Mittel unterscheide, nämlich traditionelle Exekutionen. Es ist dieselbe Sicht des Kommunismus als Ideokratie, als ein Regime, dessen historische Entwicklung sich aus einem ideologischen Wesen heraus entwickelt, die unsere drei Historiker, von einigen Nuancen abgesehen, vereint. Als historischer Vorläufer wird unvermeidlich der jakobinische Terror angenommen. Ebenso wie 1793, schreibt Fourier, begründet sich die Revolution gänzlich aus der revolutionären Idee. Für Nolte machte die französische Revolution das Konzept der Klassen- und Gruppenvernichtung erstmals in der neueren europäischen Geschichte zu einer Wirklichkeit. Die Bolschewisten seien von der Vernichtungstherapie inspiriert worden, die zuvor von den französischen Revolutionären ausgearbeitet worden sei. Courtois sieht in der Volksvernichtung, die die Jakobiner 1793 in der Vendée praktiziert haben, das Vorbild für die bolschewistischen Massaker während des russischen Bürgerkrieges. Der Begriff der Ideokratie, der erstmals Ende der 30er Jahre von einem der frühesten konservativen Theoretiker des Totalitarismus, dem Karl-Schmidt-Schüler Waldemar Gurian, formuliert wurde, hat seinen Weg in das Innere der liberal-konservativen Geschichtsschreibung gefunden. Daran knüpft Fourier an, wenn er die Revolution als Triumph der politischen Illusion beschreibt. Unter diesen Prämissen hat er die Bahn des Kommunismus als eigenständige Entwicklung einer Vorstellung beschrieben, bei der die Sozialgeschichte ausgelöscht wird, um dem Aufstieg und Niedergang einer Illusion Platz zu machen. Wenn es um den Kommunismus geht, stellt sich Fourier die Frage nicht mehr, wie man zwischen der Revolution und ihrer Entgleisung unterscheidet, wie er es in seinem ersten Buch über die Französische Revolution noch getan hat. Von nun an wird die Revolution selbst als Entgleisung interpretiert. Fourier findet den eigentlichen Wesenszug des Kommunismus in seiner politisch-messianischen Natur, in seinem Charakter als säkulare Religion, die von ihren Anhängern wie ein Glaube und eine Leidenschaft erlebt werde. Nolte sieht den roten Faden, der die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts durchzieht, im Kampf auf Leben und Tod, in dem sich Bolschewismus und Nationalsozialismus gegenüberstehen. Dabei macht er den Ersteren für die Spirale der Gewalt und die Dynamik der zunehmenden Radikalisierung verantwortlich, die schließlich in einen Vernichtungskrieg münden. Courtois betrifft, so beschränkt sich dieser darauf, den Kommunismus einfach auf ein kriminelles Phänomen zu reduzieren. Er praktiziert so eine Interpretation der Vergangenheit, die die Brüche in der Geschichte zugleistert, ihre gesellschaftlichen und politischen Zuspitzungen, die Dilemmata und die oft tragischen Entscheidungssituationen der handelnden Personen, um sie in eine lineare Kontinuität zu pressen, nämlich die des totalitären Kommunismus. Der russische Bürgerkrieg, die Hungersnöte, die Kollektivierung der Landwirtschaft, die Vertreibungen und der Gulag haben auf einmal nicht mehr vielfältige Gründe, und für ihre Erklärung kann man weitgehend auf den historischen Kontext verzichten. Sie werden zu äußeren Erscheinungsformen der nämlichen Ideologie, deren innere Natur kriminell ist, die des Kommunismus. Der Akt seiner Entstehung geht auf den Staatsstreich vom Oktober 1917 zurück. Bei Courtois bedarf der ideologische Determinismus der Terrorrevolution noch nicht einmal ansatzweise einer Erklärung. Er wird einfach a priori postuliert. Stalin wird zum ausführenden Organ für die Projekte von Lenin und Trotzki. Seine Verbrechen verlieren ihren unberechenbaren und improvisierten Charakter, den ihnen Historiker wie Nicolas Wert oder Art Getty zuschreiben, und werden zu sorgfältig geplanten Massakern. Eine kriminelle Ideologie, der Kommunismus, stand am Ursprung vieler Millionen Toter. Lenin war dabei der Architekt, Stalin der Ausführende. So erhalten diese Gestalten die Größe wahrhafter Weltenschöpfer, und in der Umkehrung fühlt man sich durchaus an die Mythen vom unfehlbaren Führer und dem großen Steuermann erinnert, die das stalinistische Glaubensbekenntnis predigte. Courtois, der unerbittliche Verfolger der kommunistischen Verbrechen, ist bei seinem Kreuzzug gegen das Übel des Jahrhunderts derart ungestüm, dass er auf seinem Weg einige elementare Regeln der historischen Vergleichbarkeit vergisst. Zum Beispiel die Kontextualisierung eines Faktums oder dass die Dauer eines Regierungssystems oder die nationalen oder internationalen Besonderheiten der Phänomene, mit denen man sich beschäftigt, in Betracht gezogen werden müssen und so weiter. Warum daran erinnern, dass die Bahn des Nationalsozialismus in 12 Jahren abgeschlossen war, während die UdSSR 74 Jahre lang existierte? Warum sich auf den Kommunismus als ein vielfältiges und widersprüchliches Phänomen stürzen, wozu noch vorgeben wollen, dass Trotzki und Stalin, Bela Kuhn und Enrico Berlinguer, Robert Ü und Pol Pot nicht unbedingt genau dasselbe sind? Wozu noch zwischen dem Stalinismus und seinen kommunistischen Opfern unterscheiden? Wozu noch zwischen einer kommunistischen Bewegung und einem kommunistischen Regierungssystem, zwischen einem utopischen und einem bürokratischen Kommunismus, zwischen einem befreienden und einem unterdrückenden Kommunismus, zwischen einem antifaschistischen Widerstandskämpfer und einem Agenten der Geheimpolizei unterscheiden? Courtois Methode vermeidet sorgfältig, diese Schwierigkeiten in Betracht zu ziehen. In seinen Augen ist der Kommunismus eine verbrecherische Ideologie und eine kriminelle Praxis, die sich überall und zu allen Zeiten gleich bleibt. Musik Courtois methodische Vereinfachungen haben verschiedene Historiker, die ihm sehr nahe standen, dazu bewogen, auf Distanz zu gehen. Marc Lazar zum Beispiel sieht den fundamentalen Irrtum von Courtois darin, dass dieser dazu neigt, Homologien, die in der Wirklichkeit sehr rar sind, zu bevorzugen, statt Analogien herauszuarbeiten. Das heißt, gemeinsame Elemente zu erkennen, die in zwei allgemein unterschiedlichen Phänomenen, wie etwa dem Kommunismus und dem Nazismus, vorkommen können. Genau darin besteht die Differenz zwischen einer kritischen Theorie des Totalitarismus und seinen völlig ideologischen Spielarten. Eric Hobsbawm hat anlässlich des letzten Buchs von Furet geschrieben, dass es sich nicht um die erste Arbeit der postkommunistischen Ära handle, sondern vielmehr um ein verzögertes Produkt des Kalten Krieges. Dieses Urteil trifft noch mehr auf Courtois zu, bei dem von Furet nur der Antikommunismus übrig bleibt, während die Nüchternheit, der Sinn für Maß und Detail und die Gelehrsamkeit wegfallen, die die Arbeiten des Historikers der Französischen Revolution auszeichnen. Auch wenn sich Courtois damit zufrieden gibt, alte Klischees des Antikommunismus auszugraben, das Problem eines Vergleichs zwischen Nazismus und Stalinismus bleibt offen. Dies hat Auswirkungen auf die Interpretation der russischen Revolution, die Analyse der Gewalt im Bürgerkrieg, der das alte zaristische Reich zwischen 1918 und 1922 verwüstete, und den Zusammenhang zwischen Revolution und Stalinismus. An diesen Fragen scheiden sich die Forscher und es wäre nicht akzeptabel, würde man der ideologischen Lesart der antikommunistischen Geschichtsschreibung einen ebenso apologetischen marxistischen Historizismus entgegensetzen. Einige kommunistische Historiker und Politologen erliegen der Versuchung, das Nolte-Schema umzudrehen. Sie erklären den Stalinismus als ein exzessives und bedauerliches, in seinen extremsten Auswirkungen sogar kriminelles Ergebnis der schweren faschistischen Bedrohung, die das Überleben der UdSSR belastete und deren offensichtlichster Beweis der deutsche Blitzkrieg von 1941 war. Die Isolation der russischen Revolution in der Zwischenkriegszeit, ihre Einkreisung durch eine feindliche kapitalistische Welt ist ein reales Faktum. Doch wenn man diese Tatsache anführt, um die polizeiliche Repression, die Moskauer Prozesse, die große Hungersnot in der Ukraine und den Gulag zu rechtfertigen, dann ist das schlicht ein Zeichen dafür, dass die geschichtliche Interpretation durch Ideologie ersetzt wird. Wenn die Tatsache des europäischen Bürgerkriegs es nicht gestattet, den Nationalsozialismus monokausal zu erklären, dann ist das für den Stalinismus noch viel weniger erlaubt. Und wenn man zwischen zwei Arten des Terrors unterscheiden muss, dem Revolutionären, der dem Bürgerkrieg entsprang und der durch die Gewalttaten der Konterrevolution gespeist wurde, und dem Stalinistischen, der als eine Revolution von oben ausgelöst wurde, und zwar in einem befriedeten Land, das nicht von einer äußeren militärischen Aggression bedroht war, dann schafft das keineswegs das zentrale Problem der bolschewistischen Politik während der ersten Phase des revolutionären Prozesses aus der Welt. Thank you. Der Marxismus bildete vor dem Ersten Weltkrieg den gemeinsamen kulturellen Hintergrund sowohl des russischen Bolschewismus wie der deutschen Sozialdemokratie. Sowohl Lenins und Trotzkis wie auch Karl Kautskis und Julius Martows. Oder anders ausgedrückt, sowohl der zukünftigen Revolutionäre wie der zukünftigen sozialistischen Kritiker der russischen Revolution. Es ist nicht unnütz, wenn man sich in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass sich Lenin bis 1914 als ein Schüler Kautskis sah, dessen Theorien er für die Analyse der russischen Verhältnisse benutzen wollte. Dieser Sachverhalt reicht aus, um Noltes und Courtois' Interpretation zurückzuweisen, die einen ideologischen Ursprung des Bürgerkriegs in Russland unterstellen. Die erzwungene Auflösung der verfassungsgebenden Versammlung, die Zensur, die Unterdrückung der Opposition, die von den Revolutionstribunalen angeordneten Exekutionen, der Aufbau erster Arbeitslager seit 1919 und die Niederschlagung des Kronstädter Aufstands zwei Jahre später entwickeln sich keineswegs natürlich aus dem Marxismus, wie sich allerdings die Nürnberger Gesetze und am Ende Auschwitz stimmig aus der rassistischen und biologistischen Weltanschauung des Nationalsozialismus entwickeln. Wenn man dies in Betracht zieht, stellt sich weiterhin das Problem des Terrors. In Russland hatte sich schnell eine politisch-militärische Diktatur herausgebildet, ein Einparteiensystem, das Gewalt theoretisch und praktisch als ein Mittel ansah, um eine neue Gesellschaft aufzubauen. Die Geschwindigkeit dieses Prozesses und der hohe Grad an Repression, mit der jegliche Kritik, einschließlich der Kritik, die aus dem Inneren des revolutionären Lagers selbst kam, zum Schweigen gebracht wurde, lässt sich nur zum Teil mit Hilfe des historischen Kontextes erklären, also durch die Gewalttaten der Konterrevolution und die Drohung, die das antisowjetische Militärbündnis darstellte. Deshalb muss man zwangsläufig nach der Rolle der Ideologie bei der Herausbildung des sowjetischen Totalitarismus fragen. Die Gewalttaten des russischen Bürgerkrieges sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass der Erste Weltkrieg das politische Leben in einem rückständigen Land ohne geringste demokratische Tradition brutalisierte. Und außerdem auf die blutige Auseinandersetzung zwischen antagonistischen gesellschaftlichen und politischen Kräften, die jegliche revolutionäre historische Erfahrung charakterisiert. Es gibt keine Revolution ohne Gewalt und Terror. Revolutionen sind Furien, deren Verständnis nicht auf die abstrakten Normen des Liberalismus und des juristischen Positivismus beschränkt werden kann. Genau wie der Aufstand der Massen und der Krieg in der Vendée waren die Tscheka und der Kriegskommunismus das Resultat einer tragischen Verkettung, wie Arno Meyer schreibt, in der Panik, Furcht und Pragmatismus mit Hybris, Ideologie und einem stählernen Willen verschmolzen. Der Rote Terror war eine Antwort auf den Weißen Terror, und zwar in einem durch und durch gewalttätigen sozialen Klima, das in eine Spirale der Radikalisierung, der Überreaktionen und Exzesse mündete. In diesem Klima des Bürgerkrieges haben die Ideologie und der Radikalismus der revolutionären Kräfte ihren Beitrag zur Errichtung eines autoritären und antidemokratischen Regimes geleistet, das im Grunde mit den emanzipatorischen Zielvorstellungen des ursprünglichen Aufstands von 1917 nicht zur Deckung zu bringen ist. Der Kult der Gewalt als Geburtshelferin der Geschichte, die grundlegende Unterschätzung der Rolle, die das Recht in einem neuen revolutionären Staat spielt, die normative Vision der Diktatur als Instrument der gesellschaftlichen Transformation und die voluntaristische Flucht nach vorn, die dem gesellschaftlichen Ganzen zeitweilig schwere Verletzungen zufügte. Dies sind die Elemente, die keineswegs dem materiellen Kontext entsprangen, sondern oft die Antwort der Bolschewiki, die sie in diesen Kontext einbrachten. Die Ideologie und der Fanatismus hatten ihren Anteil am Roten Terror. Ein Werk wie Trotzkis Terrorismus und Kommunismus ist dessen zusammenhängendste Systematisierung, so wie sie für den jakobinischen Terror ihre Rolle spielten, was Marx als einer der ersten kritisiert hat. Sobald Lenin die Aufhebung des Rechts als Überwindung der bourgeoisen Demokratie darstellte und Trotzki die Zwangsarbeit mit der Diktatur des Proletariats identifizierte, hatte die Gewalt ihren spontanen und emanzipatorischen Charakter verloren, um sich in ein Regierungssystem zu verwandeln, das sich durch die Staatsräson legitimierte. Der kalte Terror Stalins, der in der sogenannten Entkulakisierung und der großen Säuberung der 30er Jahre Gestalt annahm, kann die Tatsache nicht verschleiern, dass die Grundlagen des sowjetischen Totalitarismus von Lenins und Trotzkis Diktatur während des Bürgerkriegs und des Kriegskommunismus gelegt wurden. Die Tatsache, dass das Resultat ihren Zielen widersprach, änderte nichts an der objektiven Tragweite ihres Handelns. Es würde jede Kritik am neuen antikommunistischen Paradigma, wie es von Nolte, Furet und Courtois vertreten wird, schwächen, wenn nicht gar diskreditieren, wenn man diese Evidenz leugnen würde. Das antikommunistische Paradigma tritt in verschiedenen Formen auf. Nolte interpretiert es völlig im Zeichen des Bürgerkriegs, zunächst des europäischen, dann des Weltbürgerkriegs, und macht daraus einen Schlüssel für das Verständnis des Jahrhunderts. Sein Blickwinkel ist sicherlich der auf politischer Ebene am wenigsten akzeptable. Doch auf historiografischer Ebene ist er der zweifellos interessanteste, und zwar in dem Maße, in dem er die Geschichte des 20. Jahrhunderts um den Konflikt zwischen Faschismus und Kommunismus zentriert. Der liberale Antikommunismus von Furet ist im Gegensatz dazu der dem herrschenden Zeitgeist am ehesten adäquate. Nachdem er in einer bezweifelbaren philosophischen und historischen Gleichsetzung die Identität von Kapitalismus und Demokratie behauptet hat, reduziert er tendenziell den Faschismus wie den Kommunismus zu Einschüben im unausweichlichen Gang der liberalen Demokratie. Das stärkste geheime Bindeglied zwischen Bolschewismus und Faschismus, schreibt er, bleibt jedoch die Existenz jenes gemeinsamen Gegners, der beiden verfeindeten Doktrinen nach zu überwinden ist, da er ihrer Meinung nach schon im Sterben liegt. Dabei ist es dieser gemeinsame Gegner, aus dem beide gewachsen sind, die Demokratie. Courtois, der flachste unter den dreien, beschränkt sich darauf, die substanzielle Identität von Kommunismus und Nationalsozialismus zu behaupten, die für ihn zwei totalitäre Regime sind, die auf dem Willen zur Auslöschung einer feindlichen Klasse oder Rasse gründen. In diesem Sinne fordert er eine liberale Demokratie, die nicht nur von einem ihrer konstituierenden Elemente, dem Antifaschismus, befreit ist, sondern die direkt auf dem Antikommunismus gründet. Das nationalkonservative Ressentiment eines Ernst Nolte, der revanchistische Geist eines verspäteten Kreuzfahrers des Kalten Krieges wie Stéphane Courtois, der Abschied von der Revolution durch einen Intellektuellen, für den der liberale Kapitalismus den Horizont unserer Epoche darstellt, nämlich François Furet. Das sind die drei Varianten des neuen Paradigmas einer antikommunistischen Geschichtsschreibung. Keine dieser drei Varianten ist in der Lage, den radikalen Unterschied zu begreifen, der trotz aller krimineller Resultate, die ihr Herrschaftssystem hervorgebracht haben, den Kommunismus vom Faschismus trennt. Der Zug der Unterdrückung und des Todes, der die Bahn des Stalinismus begleitet hat, kann die Grundlagen des Kommunismus nicht zerstören. Das Erbe der Aufklärung und des humanistischen Rationalismus, die der Marxismus in den zwei darauf folgenden Jahrhunderten fortsetzte. Dass der Stalinismus, ein Ableger dieser Denkströmung, sich ihrer bemächtigt und sie widerlegt hat, verlangt sicherlich eine Untersuchung ihrer möglichen Varianten und enthüllt ihre Aporien. Doch dadurch wird die Rolle, die sie in der Mehrzahl der großen Befreiungsbewegungen des 20. Jahrhunderts gespielt hat, genauso wenig ausgelöscht, wie das Faktum, dass der Stalinismus oft genug im Namen ihrer Prinzipien und Werte in Frage gestellt und bekämpft wurde. Der Faschismus und vor allem der Nationalsozialismus, seine radikalste Variante, stellt sich dagegen trotz aller Wissenschaftsgläubigkeit und trotz des charakteristischen Kults der industriellen Modernität als das extreme Resultat der Gegenaufklärung dar. Eine globale Bewegung mit dem Ziel, die universelle Idee der Menschheit, die die Aufklärung entworfen hat, auszulöschen. Damit wird das Jahr 1789 aus der Geschichte gestrichen, erklärte Joseph Goebbels beim Regierungsantritt des Nazismus in Deutschland. Der Kommunismus griff die kapitalistische Ausbeutung und die politische Herrschaft der Bourgeoisie an, während er die Ideen der Freiheit, der Emanzipation, der Demokratie und der Menschenrechte für sich in Anspruch nahm. Die Faschismen wollten den Kapitalismus keineswegs zerstören. Sie stellten der Demokratie und der Volksherrschaft die Figur des Führers und das Autoritätsprinzip gegenüber, Hierarchie und Ordnung, der Freiheit und dem Recht, die Nation und gar die Rasse, dem Individuum und der Menschheit. Die instrumentelle Vernunft, die im Herzen der Gewalttaten der modernen Welt liegt, von den totalen Kriegen bis zu den Atombomben, von den Konzentrationslagern bis zur administrativen und industriellen Vernichtung, schafft diese fundamentale Differenz nicht aus der Welt. Jede Theorie des Totalitarismus, die nicht in der Lage ist, sie zu erkennen, verdammt sich dazu, das Jahrhundert, das hinter uns liegt, nicht zu verstehen. We'll be right back. Es ist vollbracht, auch 2 Stunden Sachzwang FM gehen zu Ende. Sachzwang FM heute mit 2 Beiträgen über die Totalitarismustheorie. Warum die sogenannte Totalitarismustheorie schlecht ist. Der erste Beitrag stammte von Klaus Törner und hatte den Titel Formen totaler Vereinnahmung. Zur Aktualität der Gesellschaftsanalysen Hannah Arendts. Dort ging es insbesondere um Spezifika des deutschen Nationalismus, die noch immer zu beobachten sind. Der 2. Beitrag in der 2. Stunde heute, der hieß Der neue Antikommunismus. Zu Noltes, Furets und Courtois Interpretation des 20. Jahrhunderts. Autor war Enzo Traverso. Die Übersetzung war etwas holprig, das bitte ich zu entschuldigen. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich am Mikrofon und freut sich schon auf ein nächstes Mal, auf ein Wiederhören bei Sachzwang FM. Tschüss!